Yeah. Mein Sister, Bitch, ich bin der Todesstern, Kuro Trapattoni, Koma rappt die Hoden leer. Ja, du spittest Feuer, wie verhinder ich das nur durch deine heißen Lines? Bin ich fast auf Zimmertemperatur. Ich glaub, ich mach mal Fenster auf, Grüße gehen raus an deine Haut, denn sie kennt den Lauf. Und wegen Booker ist kein Plan, wen du da fickst. Cash Brothers, Baby, mein Girl kennt diese U-Bahn nicht. Wir parken Crystal nur am Aston Martin. Kuro hat ein Meeting mit Bill Gates und lässt ihn warten, yeah. Deine Zockerlines sind auch sehr nice. Ich bin nah, du schreibst Rap-Tracks über Counter-Strike. Oops, erwischt, ich hab damit Cash gemacht. Du hast nicht mal mit deinem fucking Wallhacky PS geschafft, Trauer. Und weil Koma Jack kein Englisch spricht, verpufft die Sawline, denn die Uncut-Version kennt er nicht. Und deine Haut trägt ein Shirt von diesem Kuro. Warum? Bitches lieben Tofu. Yeah. Und C-Bro schlägt nicht vis-à-vis. C-Bro macht einen riesen Deal, wenn er seine Visa zieht. Ich schau, ich kauf die Alpen und hab dann mehr Edelweiß, als du dir in daneben pfeifst. Nigga, du hast Penis, neidest du nicht auf der Gamescom, was versteht die Welt noch nicht? Du wärst der beste Kandidat für den RTL-Bericht. Schau, ich geb dir Punches, weil du Buster das verdient. Und alles, was du sagst, ist, ich bin Hustler auf der Street. Yeah. Jedem das, was er verdient. Aber ich bin Hustler auf der Street. Ja, komm, ist gut. Aber Hustler auf der Street. Ich gib ihn dir. Aber, yeah. Ja, yeah.